Stimm du euch gleich an diese Weise und ohne die Fische durch Heike und Stein. Mit zwei Millionen, alles so weit, heilig sein Träumen.